Schließlich ist da die soziale Dimension des Grabes. Die bemerkenswerte, offensichtlich symbolisch aufgeladene Grabarchitektur an einem so prominenten Ort erinnert uns an die Höhle mit der grandiosen Aussicht und dem aufwendig gestalteten Grab der alten Frau in Hillerson-Tartit. Dort kamen viele Menschen zusammen, um am offenen Grab ein Fest zu feiern. Der Nachgrabung in Bad Dürrenberg verdanken wir die Einsicht, dass sich auch auf der weithin sichtbaren Terrasse Menschen versammelten, um den Toten das letzte Geleit zu geben. Bereits unter den Altfunden waren neben den Mikrolithen 9 Feuerstein-Artefakte, die als Messer oder Klingen anzusprechen sind. Hinzugekommen sind bisher an die 40 Neufunde. Die Zahl wird noch steigen, da noch nicht alle Sedimente ausgesiebt sind. Ausgehend von der Hypothese, dass in den meisten mesolithischen Bestattungen maximal 1 bis 3 Messer vorhanden sind, ist zu vermuten, dass sich verschiedene Personen ein Silex-Messer zum Leichenschmaus teilten oder es als Beigabe ins Grab legten. Bei der Anteilnahme einer Gruppe von 20 bis 25 Personen, von denen allenfalls wenig mehr als die Hälfte erwachsen ist, könnte ein Messer also für 4 Personen stehen. Bei den etwa 50 Klingen und Abschlägen von Bad Dürrenberg kämen wir damit auf eine Trauergemeinde von ca. 200 erwachsenen Personen. Diese Größenordnung wird durch eine weitere Beobachtung gestützt. Holger Dietl konnte bisher 8 unterschiedliche Varietäten baltischem Feuersteins nachweisen. Es ist also von mindestens 8 Rohknollen auszugehen, aus denen vor Ort die Klingen geschlagen und retuschiert wurden. Da vermutlich eine Gruppe eine Knolle dabei hatte, landen wir wieder bei rund 200 Personen. Natürlich ist das nur eine äußerst grobe Schätzung. Doch sie zeigt, dass hier wohl 6 bis 10 verschiedene Gruppen zusammengekommen sein könnten, die der Toten das letzte Geleit gaben. Auch das stützt die These einer Vollzeitschamanin, die für mehrere Gruppen zuständig war und von Menschen aus der Ferne besucht wurde. Anders als in Hillerson-Tartit landeten die Speiseabfälle nicht im Grab oder allenfalls einige wenige. Es fanden sich Kiefer von Rehen, denen das Knochenmark entnommen war. Womöglich könnten die mitgegebenen Messer aber auch Aufträge repräsentieren, welche die Schamanin auf ihrer ultimativen Reise erfüllen sollte. Verloren gegangene Seelen in den anderen Sphären befreien etwa. Alles an und in diesem Grab spricht dieselbe Sprache. Es kündet von einer fantastischen Person, die im Zentrum ihrer sichtbaren und unsichtbaren Welt stand. Die Menschen kamen zu ihr. Sie half und wusste Rat. Alles an diesem Grab schreit Gemeinschaft. Und es ist nichts dabei, was diesem Eindruck widersprechen würde.